Ja, hier im Fassadenfunk. Heute ist Mo von der Kampagne Mo bleibt zu Gast. Wir sitzen hier gerade in der Nähe vom Görlitzer Park. Wir sind heute hier, um über einen langwierigen Arbeitskampf oder mehrere Arbeitskämpfe zu sprechen. Mo studiert bereits seit einer ganzen Weile an der Humboldt-Universität zu Berlin und ist da seit 2016 ungefähr als studentischer Beschäftigter gewesen und war dann auch im studentischen Personalrat. Und die Kampagne Mo bleibt, die hat eigentlich erst so richtig 2020 angefangen. Aber wir sprechen jetzt erstmal so ein bisschen über die Geschichte, wie es überhaupt zu diesen Auseinandersetzungen gekommen ist. Schön, dass du da bist, Mo. Vielleicht kannst du ein bisschen so über das Vorspiel zu Mo bleibt erzählen. Ja, danke auch für die Einladung und das Interview. Ob die Humboldt-Universität mich jetzt mit dieser Begründung, also meiner Streikbeteiligung, der ihrer Meinung nach Sachbeschädigung im Rahmen eines Streiks als streikbegleitende Maßnahme, ob sie das legitim ist, mich so abzulehnen, das ist jetzt gerade vor Gericht. Das ist quasi, wird gerade unter Mo bleibt verhandelt. Da geht es jetzt am 28. Juli, denke ich, in den zweiten Verhandlungstag, immer noch in der ersten Instanz. Zu den Anfängen, ich würde immer sagen, das hat bei mir zumindest und ich hatte den Eindruck bei anderen auch, eigentlich erst so richtig angefangen, als ich in den Personalrat der studentischen Beschäftigten gekommen bin. Natürlich gibt es so Vorgeschichten, persönliche Vorgeschichten von mir, aber natürlich auch Vorgeschichten von so den verschiedenen Konflikten, von denen ich dann Teil geworden bin, also einen persönlichen Anteil daran hatte, die aber noch weit vor meiner Geburt auch liegen zum Beispiel. Also wie der Tarifvertrag der studentischen Beschäftigten oder der Tarifvertrag der Länder, die sind ja schon viel, viel älter. Also der TV Stutt vor 30 Jahren schon. Genau, aber so direkt bin ich quasi aus meinem Bereich, in dem ich damals gearbeitet habe, wo ich auch immer noch studiere, durch einen Konflikt als Studierender, der sich dann halt auf mein Beschäftigungsverhältnis niedergeschlagen hat. Wie es halt so ist mit den Vorgesetzten. Sie schlagen und prügeln halt überall, wo sie können. Und so bin ich halt, habe ich dann quasi so halbwegs in den Personalrat gerettet, kann man sagen. Glücklicherweise waren halt zu der Zeit dann auch irgendwie Wahlen. Und ich hatte mich auch so für Arbeitsrecht interessiert und das war dann, kam das halt zusammen und so bin ich im Personalrat der studentischen Beschäftigten gelandet. Es muss so eben 2018 gewesen sein. Ich bin aber schlecht mit den Jahreszahlen. Aber 2018 fing ja auch die heiße Phase vom Streik der studentischen Beschäftigten an. Also war ich dann im Personalrat, habe darüber auch viel mehr vom und frühzeitiger schon vom Streik mitbekommen, wie der halt organisiert wurde. Und als Beschäftigter habe ich dann eben auch versucht, den Streik zu unterstützen, wo ich nur konnte. Habe an Streikversammlungen teilgenommen und informiert und natürlich auch geflyert und plakatiert. Und um einen dieser konkreten Streikaufrufe ging es dann auch in einem Gerichtsverfahren. Weil dort vermutlich ein Student, der aus der juristischen Fakultät am Bebelplatz kam und mich und eine Mitstudentin beim Aufbringen von entweder, also bei streikbegleitenden Maßnahmen, so nennt man das, beobachtet hat. Und dieser Student war eben der Meinung, das wäre ein Verbrechen, eine Straftat und hat deswegen auch gar nicht, was eigentlich ich für normal und üblich gehalten hätte, hat uns nicht gefragt, hey, was macht ihr da, was denkt ihr, was ihr da tut, sondern hat einfach die Polizei gerufen. Und die war in den Tagen auch reichlich unterwegs und ist ja auch in Mitte, auch weil noch ein anderer großer Streik, ich glaube, von der IG Metall war und deswegen waren die sehr aufgeregt und waren dann aber auch schnell vor Ort, nicht direkt dort an der juristischen Fakultät, sondern am Hauptgebäude wurden wir dann tatsächlich wortwörtlich an die Wand gestellt von einer Wanne mit 8 PolizistInnen drin und die meinten dann sehr rabiat und martialisch uns da irgendwie untersuchen zu müssen, bis ich mich dann irgendwann mal vor sie gestellt habe und gesagt habe, ob sie noch ganz normal sind, so, weil worum geht es hier eigentlich, also was wird uns eigentlich vorgeworfen, weil das hat irgendwie alles keine Relation mehr gehabt, was da passiert ist. Ja, und das war so der Anfang. danach ist eigentlich erstmal nichts passiert. Ich war weiter beschäftigt da. Am nächsten Tag war auch die Kundgebung, zu der wir halt streikbegleitend aufgerufen hatten. Ich war dann auch weiter studentischer Personalrat, habe meine Arbeit gemacht, in der Folge sogar zeitweise Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender. Und habe dann eigentlich erst wieder von dieser Aktion gehört, als die Personalabteilung meinte, sie würde mich nicht weiter beschäftigen wollen im Oktober bis Ende 2018 wegen einer Sachbeschädigung. Und das war so der Punkt, wo ich gedacht habe, was meinen die denn da, was soll denn da Sachbeschädigung, keine Ahnung, mir hat niemand was erzählt. Und das war so der Punkt, wo das angefangen hat. Das hat ja auch noch mit einem größeren Konflikt zu tun, TVL für Studis. Was ist das denn genau? Ich persönlich war mehrfach illegal befristet. Also einmal hatte damals die Universität noch die rechtswidrige Praxis, Studierende zum Reichen der doppelten Regelstudienzeit zu beschäftigen. Und die war bei mir dann im September 2018 erreicht. Und als ich dann halt gesagt habe, ich bin immer noch Student mir wurde zugesichert, dass ich dann automatisch bis Jahresende weiter beschäftigt werde, wurde mir halt gesagt, wir beschäftigen dich nicht weiter, also wir geben dir nicht noch weitere 3 Monate bis zur nächsten illegalen Befristung, weil du im Januar, also Anfang des Jahres, dort eine Sache beschädigt hast am Eigentum der Humboldt-Universität. Ja, und das war auch halbwegs offensichtlich, dass das nur vorgeschoben war von der Humboldt-Universität, weil sie ja ein halbes Jahr lang oder über ein halbes Jahr lang kein Problem damit hatte, aber was zu der Zeit akut war, als sie sich das überlegt hatte, war eben der Streit um die Umgruppierung und die rechtsmäßige Eingruppierung von studentischen Beschäftigten oder von Studierenden, die halt nicht wissenschaftlich tätig sind und keine Hilfstätigkeiten ausführen, also die vor allem in der Verwaltung oder in der IT, in der Administration tätig sind. Und das war gerade akut, da ging es darum, dass eben hunderte studentische Beschäftigte betroffen waren und ungefähr 1 Million Euro die HU den Studierenden vorenthalten hat, jahrelang. Und das war ein enormes Problem und genau in dem Moment kam es der Humboldt-Universität halt gelegen und haben sie sich das quasi rausgekramt, was da Anfang des Jahres mal passiert ist und haben halt gesagt, das war eine Sachbeschädigung und deswegen beschäftigen wir dich nicht weiter. Hatten Sie sich nur auf diese Streikmaßnahmen sozusagen bezogen oder auch auf diese doppelte Regelstudienzeit oder was hat es mit dieser Regelstudienzeit auf sich? Eigentlich war meine Stelle beantragt, bis Jahresende befristet zu werden, aber eben die rechtswidrige Praxis von der Humboldt-Uni war zu der Zeit immer noch mal zu gucken, zu sagen, okay, wann erreicht der Student, die Studentin die doppelte Regelstudienzeit und dann nochmal extra zu befristen. Und bei mir war das halt 3 Monate früher, also der Semesterwechsel ist ja immer September, Oktober und deswegen wurde ich halt nicht bis Ende des Jahres befristet, sondern bis Ende September. Und dann schreiben sie aber, quasi schriftlich habe ich das auch, dass sie halt sagen, naja, solange man quasi noch nachweist, dass man auch nach dem Erreichen der doppelten Regelstudienzeit weiterhin als Student den Status Student hat oder Studentin, und das macht die Krankenkasse und das ist in der Regel der Fall, läuft halt der Vertrag automatisch weiter. Und ich habe quasi hingeschrieben und habe gesagt, ja, bitte, ich bin noch Student, ich möchte jetzt quasi meine Verlängerung haben bis Jahresende und daraufhin kam dann die Antwort. Also es kam ihnen einfach gelegen, so wie auch alle anderen Befristungen der Arbeitgeberseite den Bossen immer gelegen kommen. Und das sind sie im Grunde, ja genau. Also Befristungen sind einfach nur Mittel zum Union-Busting. Also sobald Leute unangenehm werden, sich nicht mehr alles gefallen lassen oder gewerkschaftlich aktiv werden, braucht man als Arbeitgeber ja nur auf das Befristungsende zu schauen und zu schauen, okay, wir haben noch ein halbes Jahr und dann sind wir die los. Dann lass uns doch ganz gern zu dem Einstellungsfall 2020 zu sprechen kommen, denn der verdeutlicht ja eigentlich sehr gut, dass die Argumentation 2018 vorgeschoben war. Und zwar hattest du dich 2020 auf eine Stelle beworben in der IT. Damit hattest du ja dann auch schon viele Erfahrungen durch deine vorherige Beschäftigung. Du hattest dich beworben, der Chef meinte auch, ja klar, den wollen wir gern einstellen und was ist dann passiert und weshalb gibt es jetzt einen Gerichtsprozess? Ja, also Das spricht dann eben ein grundlegendes Demokratiedefizit an Hochschulen. Ich versuche das mal auszuführen. Also nur um kurz den Bogen aufzugreifen von vorher, eben, es gibt so gut wie niemanden an der Hochschule, der eigentlich Interesse an Befristung hat, außer die Hochschulleitung, um Leute loszuwerden, halt um Union-Busting zu betreiben. Aber die Bereiche, die dezentralen Bereiche und die Beschäftigten vor allem leiden darunter und müssen halt immer wieder sich irgendwelche Anträge finden für neue Gelder, um sich weiter befristet beschäftigen zu lassen. Und für die Bereiche wäre es halt viel interessanter, da eine gewisse Konstanz zu haben. Was jetzt 2020 passiert ist, war eben, dass Stellen, die vorher rechtswidrig illegal im TV Stutt befristet ausgeschrieben wurden, 15 Stück an der Zahl in dem IT-Bereich der Universität, wurden dann eben zwei Jahre später im dann richtigen Tarifvertrag, dem Tarifvertrag der Länder und unbefristet ausgeschrieben, was eine sehr schöne Sache ist. Eben ich persönlich hatte mich ja vorher dafür eingesetzt und habe mich dann halt gefreut, mich endlich mal auf vernünftige Stellen an meiner Universität bewerben zu können. Der Bereich, weil das eine Stelle war, die meinem vorherigen Tätigkeitsprofil sehr entsprach, also fast identisch war, hat der Bereich sich auch für mich entschieden und das ist mir wichtig, es war eine Auswahlkommission, das heißt, es waren so recht viele Leute, fast 10 Personen, glaube ich, waren damals da, also verschiedene Ebenen aus dem Bereich und diese Auswahlkommission hat diese Stelle ausgeschrieben, hat die Bewerbungsgespräche durchgeführt und hat mir dann auch eine Einstellungszusage gegeben, weil sie mich halt fachlich für geeignet gehalten hat, sodass ich eine von diesen 15 Stellen ausführen konnte. Jetzt kommt das Demokratiedefizit, was halt passiert ist, nachdem der Bereich sich für mich entschieden hat und auch für ein paar andere Leute. Es haben sich nicht genügend beworben, deswegen blieben noch Stellen übrig. Wir waren quasi alle bestgeeignet für die Stelle, auf die wir uns beworben haben. Aber nachdem der Bereich mir die Zusage gegeben hat, ging quasi die Formalia noch, also das ganze Papierzeug, zur Personalabteilung. Die wiederum hat mal, vermute ich, meinen Namen gelesen und hat dann eben eine ganze Weile gebraucht, aber ein paar Monate später mir ihre Ablehnung mitgeteilt, wo sie halt wieder darauf abgestellt hat, dass ich irgendwann mal Anfang 2018 eine Sachbeschädigung ihrer Meinung nach begangen haben soll. Ja, was interessant ist, das hatte ich vielleicht vorher vergessen zu erwähnen, weil diese Sachbeschädigung, die da unterstellt wird, wurde gerichtlich nie festgestellt. Das heißt, die Humboldt-Universität maßt sich da die Feststellung eines Sachverhaltes an, das eigentlich nur ein Gericht tun kann. Das heißt, gerichtlich gesehen gab es keine Sachbeschädigung, wurde nicht festgestellt, aber das hält mir die Humboldt-Universität vor, setzt sich über die Entscheidung des Bereiches hinweg, also eine quasi undemokratische Entscheidung und eine, aber das wird geklärt, meiner Meinung nach, eben auch unrechte Entscheidung. Und ob die Humboldt-Universität mich jetzt mit dieser Begründung, also meiner Streikbeteiligung, der ihrer Meinung nach Sachbeschädigung im Rahmen eines Streiks, als streikbegleitende Maßnahme, ob sie das legitim ist, mich so abzulehnen, das ist jetzt gerade vor Gericht, das ist quasi, wird gerade unter Mo bleibt verhandelt. Da geht es jetzt am 28. Juli, denke ich, in den zweiten Verhandlungstag, immer noch in der ersten Instanz. Du hast ja gerade schon den Konflikt aufgemacht. Wie viel wiegt das Streikrecht und was ist legitim und was nicht, um ja so eine Ablehnung zu begründen? Was erhoffst du dir denn von der Klage? Geht es darum, dass du eingestellt wirst oder was ist die politische Dimension davon? Vielleicht kannst du sagen, was du dir von dem nächsten Verhandlungstag und vielleicht darüber hinaus erhoffst. Ja, also natürlich geht es mir um auch meine Einstellung. Also ich bin ja damals nicht unbedingt davon ausgegangen, dass die Humboldt-Universität weiterhin auf dieser Sache von Anfang 2018 rumreiten will. Also ich war sehr überrascht von dieser Ablehnung, auch von der meiner Meinung nach Dreistigkeit, die da inne liegt, eben das überhaupt als Sachbeschädigung zu bezeichnen, weil es sich eben um streikbegleitende Maßnahmen gehandelt hat. Und dann war ich auch überrascht und bestürzt über die Dreistigkeit, sich eben über eine demokratische Entscheidung von dem Bereich hinwegzusetzen, der mir eben schon eine Einstellungszusage gegeben hat. Und auch in einer Intransparenz, wie es bei so einer anderen Kommission, denke ich, nicht üblich ist. Ja, aber das spricht eben einmal hochschulinterne Strukturprobleme an und die Frage eben, wie werden Stellenbesetzungen oder Personalentscheidungen getroffen an Hochschulen? Offensichtlich dann doch formell komplett undemokratisch und nicht dezentral. Das ist anscheinend die Einstellung, die Hochschulleitung da durchsetzen will. Ich war der Meinung und habe es bisher auch so als erfahren, als Beschäftigter, dass es dezentral ist. Und dass es auch dezentral sein sollte. Es wäre schön, wenn die Leute auch dafür bezahlt werden, wenn sie diese Jobs schon machen und nicht nur die Hochschulleitung sich da Geld spart. Genau, und das ist quasi eine hochschulinterne Frage. Ist es nicht möglich, Personalentscheidungen auch in einer Kommission, also demokratischer zu fassen? Muss das, so wie die Hochschulleitung das will, halt letztendlich immer an Einzelpersonen hängen, die da meiner Meinung nach willkürlich Entscheidungen treffen? Und die hochschulexterne Frage, und das ist ja auch schon wieder Teil des Problems, dass die Hochschule diese Fragen gar nicht intern angeht, intern bespricht, sondern diese ganzen Probleme externalisiert und andere Leute quasi die für sich regeln lässt und deswegen eine ganze Reihe von Gerichtsverfahren ständig führen muss und eben dieses Problem externalisiert und ein Gericht angerufen wird und gefragt wird, hey, wie sieht das denn jetzt aus? Also es ist für mich auch schon eine Bankrotterklärung eigentlich, dass überhaupt dieses Verfahren vor Gericht geklärt werden muss. Eigentlich kann man ja auch über die Frage, war das jetzt eine Sachbestätigung oder nicht, oder sehen wir das als legitime streikbegleitende Maßnahme an, hätte man auch uniintern diskutieren können. Genau, aber das liegt jetzt vor Gericht und da geht es eben genau um die Fragen, wie sehen die tatsächlichen Verfahren an der Hochschule aus? Ist das so, wie die Uni das behauptet, dass das zwar merkwürdigerweise alles dezentralisiert ist, aber im Endeffekt die Personalabteilung das alles macht. Ist es halt möglich, Beschäftigte aufgrund ihrer gewerkschaftlichen Tätigkeit letztendlich abzulehnen. Und da wird jetzt ein Gericht oder eines von den Gerichten, die da in den Instanzen beteiligt sein werden, dann auch letztendlich über die Frage entscheiden, wie werden Eigentumsrecht und Streikrecht miteinander ausgeglichen. Das ist eine Grundrechtskollision, das sind Grundrechte, die an sich nicht miteinander vereinbar sind, aber so nebeneinander her existieren und wenn es halt zu einem Streik kommt, miteinander kollidieren, also in Konflikt geraten. Da ist offensichtlich die Hochschulleitung ganz andere Ansicht als Gewerkschaften es sind und gewerkschaftlich aktive Menschen, die sich halt in ihrem ihr Streikrecht ausüben. Wäre schön, das auch hochschulintern diskutiert zu haben, wurde aber nicht. Letztendlich wird jetzt ein Gericht darüber entscheiden müssen, ob es eine legitime streikbegleitende Maßnahme ist, mit Sprühkreide zu einem Streik aufzurufen. Ja, warum wird denn so etwas nicht in so einem Gremium wie dem Akademischen Senat oder so besprochen? Wie siehst du diese demokratische Verhandlung? Ja, also da kann ich mich halt einordnen in andere autoritäre und repressive Aktionen der Hochschulleitung, vor allem gegenüber Studierenden, aber wenn das mal insgesamt betrachtet wird, wird dort halt anhand der Studierenden eigentlich nur etwas ausgehandelt, was an letztendlich alle Statusgruppen, also alle Personen, alle Angehörigen der Hochschule betrifft. Also dort wird Repression letztendlich gegen Demokratie, gegen demokratische Strukturen über die Studierenden ausgeübt. Und da werden demokratische eben Grundrechte eingeschränkt. Und zwar eben nicht nur von mir persönlich, sondern von allen. Das ist ja auch quasi die Frage, die dann vor Gericht verhandelt wird. Also da stellt sich tatsächlich die Frage, ich denke, an Hochschulen werden tagtäglich in Institutsräten, Fakultätsräten, anderen Gremien, die sitzen dort fast jeden Tag und entscheiden, wie Sachen gemacht werden, wie Sachen eingeordnet werden, wie Sachen strukturiert werden und auch wie umgegangen wird miteinander an der Hochschule. Für die Gruppe der Professorinnen an der Universität, die ja die Hälfte der Stimmen haben, obwohl sie ja vielleicht die kleinste Beschäftigtengruppe an der Universität sind, bei denen werden ja die Stellenbesetzungen in akademischen Gremien verhandelt. Ja, genau. Also das ist eben eine Sache, die mir dann auch jetzt nochmal bewusster geworden ist, dass es ja eben quasi ein sehr standardisiertes Verfahren gibt für die Besetzung von professoralen Stellen. Eben da gibt es Berufungskommissionen und die Berufungskommissionen bestehen dann auch aus verschiedenen Statusgruppen. Natürlich ist es leider weiterhin und immer so, dass die ProfessorInnen die Mehrheit haben und letztendlich alleine entscheiden können. Aber zumindest vom Grundgerüst her gibt es da schon mal etwas, das wesentlich demokratischer verfasst ist, wo eben die ganze Universität auf allen Instanzen auch in irgendeiner Art und Weise mit beteiligt wird. Und dem fehlt es doch bei anderen Stellen komplett. Und besonders, wenn würde ich halt es als sehr fragwürdig darstellen, ob das, wenn es denn überhaupt so ist, in Zukunft noch so sein soll, dass halt eine einzelne Personalabteilung oder der Leiter, die Leiterin einer Personalabteilung über die Einstellung von wie viele Beschäftigte, 5000 Beschäftigten an der Hochschule, an einer Hochschule entscheiden kann. Ob nicht die Bereiche tatsächlich viel da anderer Meinung sind, wie in meinem Fall, und viel besser entscheiden können und ob da eben nicht ein demokratisches Beteiligungsverfahren entwickelt werden sollte und nicht am Ende eben die Entscheidung von einer einzelnen Person steht, wie es eben bei Professoren gar nicht so ist. Da landet die Entscheidung zum Schluss im Akademischen Senat, da sind alle Statusgruppen vertreten und in der Regel folgen sie auch den Empfehlungen aus den Bereichen, weil die eben viel besser Bescheid wissen. Und das ist ein enormes Problem. Dieses Prinzip sollte ausgeweitet werden, übertragen werden auf sämtliche Stellen an der Hochschule. Ja, das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt. Sobald diese Personalpolitiken nicht in demokratischen Gremien ausgehandelt werden, werden so Fälle von Union-Busting, also sozusagen Diskriminierung aufgrund gewerkschaftlicher Betätigung, unsichtbar gemacht an der Hochschule. An einer Hochschule, die sich auch Exzellenzuniversität nennt. Vielleicht kannst du uns noch mal einen Einblick geben, welche Erfahrungen ziehst du denn aus diesem Konflikt um Mo bleibt und so weiter für Organizing, für gewerkschaftliche Organisierung an Hochschulen? Das ist eine sehr interessante Frage, besonders wo jetzt ja auch das Berliner Hochschulgesetz gerade noch mal novelliert, also neu gefasst wird, geändert wird. Zeigt sich doch auf, dass eben Gewerkschaften an Hochschulen, so demokratisch wie sie verfasst sein wollen, nicht ausreichend Beteiligungsrechte haben oder gewerkschaftlich interessiert und auch die Personalvertretung auch. Also wie kann es immer noch sein, dass Personalvertretung letztendlich im Akademischen Senat, wo auch Personalentscheidungen getroffen werden, kein Stimmrecht haben, maximal das Rederecht? Warum gibt es keine Personalkommission an Hochschulen, wie es auch eine Haushaltskommission gibt oder eine Kommission für Studium und Lehre? Also warum werden da eben sehr viele Entscheidungen, die das Personal betreffen, an demokratischen Strukturen vorbeigetroffen? Das sollte stärker einbezogen werden, insgesamt in gewerkschaftliche Perspektiven und auch eingefordert werden, wie zum Beispiel jetzt bei Änderung von Hochschulgesetzen. Und das muss eben auch berücksichtigt werden, wenn in den Arbeitskampf gegangen wird, weil also jetzt versucht man ja eben die Hochschulleitung mich zu benachteiligen aufgrund meiner Streikteilnahme. Und das sind ja recht fatale Folgen. Also sollte die Hochschule jetzt auch noch damit durchkommen, eben heißt es ja in der Konsequenz, dass stellt das so ein bisschen in Frage, ob jetzt Hochschulbeschäftigte noch streiken dürfen. Und das ist eine Konsequenz, mit der muss sich auseinandergesetzt werden. Und die muss quasi in den Organizing, in den Organisierungsprozessen mitbedacht werden und auch angegangen werden und problematisiert werden. Weil das so eine Hochschulen eben sind öffentliche Betriebe, sind ja öffentliches Eigentum, das ist auch wichtig, das wollte ich eigentlich vorher noch sagen. Also die Hochschule gehört ja nicht der Hochschulleitung, sondern die gehört uns allen. Die Hochschulleitung verwaltet die nur maximal. Deswegen stellt es auch komplett in Frage, wie das da mit dem Eigentum aussieht. Aber ja, das hat halt fatale Folgen, wenn eben Personen auf einmal aus dem öffentlichen Dienst ja letztendlich ausgeschlossen werden aufgrund von gewerkschaftlicher Aktivitäten. Da bin ich persönlich auch immer bedachter drauf, quasi sich im Organizing die Konsequenzen bewusst zu machen und auch besser mit Konflikten umgehen zu können. Also dieser Konflikt, der ist ja jetzt nur so eskaliert, weil auf den ganzen vorherigen Stufen damit nicht vernünftig umgegangen wurde. Also der hätte schon sehr niederschwellig damals während des Streiks angegangen werden können, auch von den Gewerkschaften oder von den Betriebsgruppen. Die haben sich ja relativ spät da involviert und auch positioniert. Jetzt zum Glück bin ich auch sehr dankbar. Aber ich denke, es ist Teil des Problems gewesen, dass es auch so lange gedauert hat. Eben ansonsten hätten wir vielleicht da einen demokratischen Prozess anstoßen können, hochschulintern das Ganze angehen können, dann wäre es vielleicht gar nicht so weit gekommen, dass jetzt eben ein Gericht involviert werden muss. Dazu ist es halt nicht gekommen. Das wurde bei den Organisierungsprozessen während des Streiks irgendwie nicht mitgedacht. Ich habe da es auch so damals wahrgenommen, als wären diverse Menschen, mit denen ich in Kontakt war, auch nicht so gut darauf vorbereitet gewesen, dass halt sowas passieren kann. Also natürlich war es auch ein bisschen extrem, dass dann auf einmal die Polizei da vor einem steht, hat niemand damit gerechnet. Aber es muss offensichtlich, leben wir in einer Zeit, wo das mitgedacht werden muss. Ich finde es traurig, das ist schade. Ich war halt damals auch total verwundert über die Polizei, brauchen wir nicht lange drüber reden. Aber eben, das glaube ich, müssen Gewerkschaften und gewerkschaftlich aktive Personen viel, viel stärker auf dem Schirm haben, das auch als Gefahr sehen für eben Demokratie und Arbeiterinnenrechte, die offensichtlich von der Polizei auch eingeschränkt werden. Und da muss sich halt dementsprechend auch von Betriebsgruppen positioniert werden und klar positioniert werden. Und das halt nicht nur auf Demonstrationen außerhalb des Betriebes, sondern auch innerhalb des Betriebes muss sich da solidarisiert werden mit Betroffenen von solchen Auseinandersetzungen und auch eben nach außen hin das in Stellungnahmen muss sich da solidarisiert werden, aber eben auch vor allem in den Gremien, wo ja auch immer wieder gewerkschaftlich aktive Personen sitzen. Da sehe ich Verbesserungspotenzial bei der Organisation, also so, dass es dann hoffentlich, wenn es zum nächsten Streik der studentischen Beschäftigten kommt, der nicht mehr so weit in der Zukunft liegt, also hoffentlich liegt da nicht so eine lange Lücke dazwischen wie beim letzten Mal, dass dann eben die entsprechenden Gewerkschaftlerinnen anders darauf reagieren und da solidarischer miteinander umgehen. Ja, vielleicht noch zuletzt die Frage, wie kann man dich und die Kampagne Mo bleibt unterstützen? Es gibt die Möglichkeit natürlich der Prozessbegleitung, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, aber der Gerichtstermin ist auch auf der Internetseite mobleib.noblogs.org, aber es müsste der 28.07. sein. Und da gibt es auch eine ganze Menge Informationen. Es gibt natürlich auch einen Twitter-Account, über Social Media kann auch viel passieren, direkt vor Ort beim Gericht oder natürlich der Austausch ist immer gut, sich mit der Sache zu beschäftigen. Wenn ich Zeit habe, quasi rede ich auch mal gern mit allen möglichen, auch mit Gruppen, um ihnen irgendwie diesen Sachverhalt nahe zu bringen. Also vor allem im Hochschulbereich aktive Menschen, das auf dem Schirm zu haben. Stellungnahmen helfen auch immer gut. Ansonsten gerne per E-Mail über die Website oder über den Twitter-Account an mich wenden, wenn wir dann irgendwie konkretere Sachen besprechen. Wenn auch Leute sich finden mit rechtlichen Kenntnissen oder die sich rechtlich damit ein bisschen auseinandersetzen wollen. Ich finde, es ist ein sehr interessanter Fall. Wenn da noch andere Interesse haben, gerne sich bei mir melden. Ja, super. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Mo. Und wir wünschen natürlich viel Erfolg für den nächsten Verhandlungstag und freuen uns, den Prozess auch zu begleiten. Ja, danke. Danke für die Möglichkeit. Es war wieder viele Erinnerungen hochgebracht. Ja, danke.